summe jenta, o takische liebe hart, du tarviche länge, po güten venta, mir eldande Auge bejagt. Schemal welt in dich smart, fremdande i ein Fart. Lieber Rick, die Roser der Ring, du sermut ein Träum füllt lang, mein Jart amorunig bringet wingas, mir heiles in ungdoms Brand. Teiande um die Fahn, deins um die warmest altri giuga, nor der avrette jet, om drömmen es vemmen, for sulma fuga, tu tankar i dagen fär. Smilande dottiler, hyxande drömmen kär. Skulle du lustig och leiken tappa med ungdomsblommen på kinn, förvärda du kan dig en himmel skapa, du mejre och mejre.